Abschnitt 23 von Brennende Erde von Erich Mühsam. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Klage, April 1916. Wir haben den Frieden erstrebt und gewollt, da ist der Krieg in die Welt gerollt. Und der Brand hat gezehrt und der Tod hat gesenzt und der gütige Gott ward zum Hassgespenst. Wehe! Wir boten den Menschen Glück und Vernunft, der Habgier gaben sie Unterkunft. Sie trauten des Neides unheiliger Schrift. Neid goss ihnen Kugeln, Neid mischt ihnen Gift. Wehe! Wir sangen den Völkern ein Freiheitslied, sie traten für ihre Beherrscher ins Glied, sie kämpften für ihrer Beherrscher Macht und wähnten sich ihrer Kinder Wacht. Wehe! Wir haben gerufen und haben gewarnt, das Grausen wankt heran, getarnt, es schlug sich den Mantel um Kopf und Kinn, und schlug ihn den Menschen um Blick und Sinn. Wehe! Wir haben dem grinsenden Grausen gewehrt, sie gaben ihm Hand und Herz und Schwert. Das Grausen führte dem Schwert die Hand, Millionen Leiber zuckten im Sand. Wehe! Wir schreien unser Wehe in Kampf und Pein, die Erde wird Grab und Asche sein. Drei Herrinnen recken die Arme frei, die Habgier, die Mordlust, die Sklaverei. Wehe! Ende von Abschnitt 23.